Eine stand für Biggie, Patrick und Luke fest. Sie konnten keinem mehr trauen. Nur mühsam. Allem, was passiert war, wollte sie unter keinen Umständen allein sein. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht vom Fund der Tempelritter in Kirin. Schon am nächsten Tag belagerten Journalisten und Kameraleute das Camp der Archäologen. James sah sich deshalb gezwungen, eine kleine Pressekonferenz zu geben, um den Journalisten... Wir werden uns dieses Mal keinen Korb holen, da bin ich mir sicher. Aha. Und woher nimmst du diese Gewissheit? Peter! Im Gegensatz zu Mrs. Holligan vertraue ich meiner inneren Stimme. Das Haus sieht aus, als ob es von einem Riesen zerrissen worden wäre. Werden wir die Allisons schon finden? Ich fahre mit Ihnen, Dr. Barn, wenn es Ihnen recht ist. Okay, bringen Sie Ihre Frau zum Wagen. Sie ist nicht meine Frau, sie ist meine Schwester, Doktor. Was war mit Joan geschehen? Niemand schien diese Frage beantworten zu können. Dr. Barn verabreichte Joan eine Spritze, konnte sie damit jedoch nicht aus ihrem Schock lösen. Apathisch und mit weit geöffneten Augen lag Joan im Bett. Guten Morgen, Dr. Barn. Wie geht es meiner Schwester? Unverändert. Sie müssen Geduld haben. Am folgenden Tag stieg das Thermometer auf 36 Grad an, was die Besucher jedoch nicht davon abhielt, wieder in Scharen auf den Jahrmarkt zu strömen. Ja, machen Sie mal mit, lachen Sie mit. Bei uns darf gelacht werden. Jawohl. Wer zu Hause nichts zu lachen hat, hier können wir lachen. Lachen am laufenden Band, lachen am Ende. Ein Spaß für die ganze Familie. Ja, und die Damen haben es geschafft. Klasse. Anne und George saßen auch heute wieder an der Kasse. Und obwohl die Geisterbahn erst seit einer Stunde geöffnet war, der Knacki war ein grobschlächtiger Typ mit rotem Wodka-Gesicht. Als erstes hatte er sich eine Flasche Schnaps gekauft. Wodka, seine Lieblingsdröhnung. 8 Jahre hatte er darauf verzichten müssen. Aber sein Spitzname Wodka Bruno, der war immer noch richtig. Jetzt nahm er also einen kräftigen Schluck und der ölte die Stimme für ein wichtiges Telefonat. Oh Mann, wie er darauf gewartet hatte. 8 Jahre lang. Tag für Tag. Immer noch das Beste. Da lasse ich doch jeden Kamillentee stehen. So, und jetzt Sülze anrufen.